Als Vincent van Gogh sie malte, wie gefühlt, wie eins mit der Natur. Die Sonnenblumen, die er 1888 in Arles malte, er nannte sie eine Symphonie in Blau und Gelb. Aber er musste sich beeilen. Sie verwelkten viel zu schnell